Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Nice to meet you all. I'm Deborah from Oregon. You are listening to Niemand's Land 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Ja, das war ein Radiogruß aus Oregon in den Vereinigten Staaten. Meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 14. Juli, le 14 juillet. Es ist Niemandslandtag. Von 10 bis 12 Uhr hören Sie nun eine Sendung, 2 Stunden von 10 bis 12 in deutscher Sprache auf Kontrabanda FM 91.4. Wir senden jeden Samstag, wie gesagt, direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Und wir haben auch einen wunderschönen Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Wir sind eine freie Stimme, a free voice in einer wenig freien Welt. En un mundo poco libre. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. We'll be right back. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 83. Teil. Clara und Paul Thalmann. Der Maiaufstand in Katalonien. No pasarán. Pasaremos. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. Barcelona, Mai 1937. In Barcelona war Clara mit Fritzchen Arndt, einem deutschen Emigranten, bekannt geworden. Fritzchen, ein bescheidener, bedürfnisloser und guter Mensch, gehörte seiner ganzen Gemütsart nach zu jenem Typ Anarchisten, ohne Mitglied einer Organisation zu sein, die mit Menschenliebe die Welt verändern wollten. Jede Art Gewalttätigkeit verabscheute er tief, stets war er in tolstoische Meditationen versunken. Dem Geschehen in Spanien stand er hilflos gegenüber, obwohl alle seine Sympathien beim spanischen Volk lagen. Er arbeitete in der Pelzindustrie und hatte weit oben im Quartier Lesseps in einer Villa zwei kleine Zimmer. Die Villa war von Helmut Rüdiger und seiner Frau bewohnt. Rüdiger amtierte als Sekretär der anarchistischen Arbeiterinternationale, schon lange hatte er seine Zelte in Spanien aufgeschlagen. Bereitwillig stellte uns Fritzchen eines seiner Zimmer zur Verfügung, sehr zum Ärger von Rüdiger und dessen Frau. Mit Molin hatten wir lange Gespräche. Seine Entwicklung war interessant. Nach Wochen fruchtloser und steriler Diskussionen mit der trotzkistischen Gruppe, die in mehrere Fraktionen und Unterfraktionen zerfiel, gab er es auf, dort weiter zu wirken. Mit den tatsächlichen Ereignissen konfrontiert, insbesondere der Theorie und Praxis der FAI, der FAI und der CNT, sie stellte für ihn ein absolutes Novum dar, konzentrierte er seine ganze Aktivität auf jene anarchistischen Kreise, die im Kampf mit der offiziellen Führung standen. Es war ihm gelungen, zu den Amigos de Durruti enge Verbindungen zu knüpfen. Diese kleine, aber aktive Gruppe lehnte sich offen gegen die anarchistische Führung auf. Zielscheibe ihrer Kritik war die Regierungsbeteiligung und das ständige Zurückweichen vor den stalinistischen Provokationen, nämlich der Entmachtung der Komitees und der Preisgabe der revolutionären Errungenschaften. Molin wollte der Auffassung, man sollte einfach zur traditionellen anarchistischen Politik zurückkehren, einen positiven, konkreten Inhalt verleihen. In nächtelangen Diskussionen konnte er das angeborene Misstrauen der Anarchisten gegen die Marxisten lockern und sie zu einer gewissen Zusammenarbeit bringen. Der wichtigste Mann der Amigos de Durruti, der in Barcelona bekannte Anarchist Balius, war ein durch Kinderlähmung verkrüppelter Invalide, der sich mühselig an Krücken bewegte. Schon bei unserer ersten Begegnung mit Balius und seinen Freunden dominierte der Eindruck, dass Balius eine außerordentliche Begabung in der Behandlung von Menschen besaß. Seine Einschätzung der Lage war einfach. Die anarchistische Leitung hat versagt, durch ihre Beteiligung an der Volksfrontregierung den tragfähigen Boden revolutionär-anarchistischer Politik verlassen und ist zu einem Anhängsel der kommunistischen Strategie geworden. Einziger Ausweg: Wiederherstellung der Macht und Souveränität der Komitees, Verjagen der katalanischen Generalitat mit Companys an der Spitze, Austritt der Anarchisten aus der Regierung, Neubelebung und bessere Organisation der Milizarmee. Auf dieser Linie sollte in Katalonien und in Aragonien im Gebiet von Valencia, wo starker anarchistischer Einfluss bestand, die Macht ergriffen, mit der Zentralregierung verhandelt und Kontakt mit allen revolutionären Richtungen aufgenommen werden, die sich in Spanien den Einmischungen der Kommunisten entgegenstellten. Nach Balius fester Überzeugung ließen sich auf dieser Grundlage von der katalanischen Bastion aus dem ganzen Land neue revolutionäre Impulse geben. In diesen Ideen war schon eindeutig das Denken von Molin spürbar. Die zahlenmäßige Schwäche der Amigos de Durruti wurde wettgemacht durch ihren überragenden Einfluss auf die anarchistische Jugendbewegung, die sich schon seit längerer Zeit einen mörderischen Kleinkrieg mit der PSUC lieferte. Für jeden Mord an einem ihrer Mitglieder, für jeden Überfall auf eines ihrer Heime rächten sie sich mit Überfällen auf kommunistische Funktionäre, stalinistische Kasernen. Allein schon dank dieser energischen und aktiven Abwehrmaßnahmen war die anarchistische Jugendorganisation der offiziellen Führung entglitten, weit nach links abgerutscht und nur zu bereit für revolutionäre Aktionen. Die Kommunisten wollten den 1. Mai des ersten Kriegsjahres unbedingt mit den Anarchisten gemeinsam begehen, hatten mit ihren intensiven Bemühungen aber nicht überall Erfolg. Im Zeichen verdoppelter Kriegsanstrengungen sollten die Maifeiern allerdings am Abend durchgeführt werden, also ohne Arbeitsruhe tagsüber. Hinter diesem Plan stand auch die Befürchtung der Kommunisten, die anarchistischen Arbeiter könnten die Arbeitsruhe zu Manifestationen benutzen. Die Gegensätze zwischen den beiden Lagern waren so stark geworden, dass selbst der gemeinsame Hass gegen Franco sie nur notdürftig zu übertünchen vermochte. Zusammen mit Molin, einigen Freunden und den Amigos de Durruti verfassten wir ein Flugblatt, das wir vor den Maifeierlokalen verteilen wollten. In ihm wurde die Politik der Stalinisten, die schwankende Haltung der Anarchisten und der PUM angeprangert. Molin, Bob, ein amerikanischer Trotzkist, und ich übernahmen die Verteilung in dem Industrievorort Sabadell. Mein Vorschlag, die Flugblätter erst am Schluss zu verteilen, lehnte Molin kategorisch ab. Er begann sofort damit, während Bob und ich warteten. Nach wenigen Minuten stellten wir Unruhe fest. Männer kamen aus dem Lokal und musterten Molin kritisch. Sie holten Verstärkung. Im Nu war unser Freund von Bewaffneten umringt, die ihm die Flugblätter entrissen. Bob, ein kräftiger Kerl, warf sich in das Gedränge, beschimpfte die Leute auf Englisch, mit dem Erfolg, dass er mit Molin zusammen abgeführt wurde. Ich war unbemerkt geblieben und benützte das Ende der Versammlung, um ungestört meine Flugblätter zu verteilen. Aus der Unterhaltung der Männer, die Molin und Bob mit dem Auto weggefahren hatten, glaubte ich verstanden zu haben, dass man die beiden auf die Bürgermeisterei des Ortes führte. Ich eilte hin, stand aber vor verschlossenen Türen. Was tun? Der letzte Zug nach Barcelona ging in wenigen Minuten. Fest entschlossen, am nächsten Morgen alles zu unternehmen, um die beiden Kameraden freizubekommen, reiste ich zurück. Frühmorgens machte ich mich auf den Weg zu Andres Nin, um ihn zu informieren. Als ich eintraf, fand ich Molin und Bob bereits in lebhafter Aussprache mit Nin vor. Sie hatten Glück gehabt. Die Stadtverwaltung von Sabadell lag in den Händen oppositioneller Anarchisten, mit denen sie die ganze Nacht diskutierten und die sie dann in einem Hotel unterbrachten. Nachdrücklich hatten sie Bob und Molin vor den Stalinisten gewarnt, insbesondere vor Agenten der GPU, mit denen sie schon mehrfach zusammengestoßen waren. Nin selbst mahnte zur Vorsicht. Ihm missfiel die Kritik an seiner Partei, obwohl er einige Vorbehalte seinerseits offen zugab. Der an sich belanglose Zwischenfall bewies uns, wie sehr sich die Anarchisten selbst in der katalanischen Hochburg ihrer Bewegung schon unsicher und bedroht fühlten. Die gemeinsamen Maifeiern hatten den Konflikt keineswegs aus der Welt geschafft. Die Stalinisten empfanden die Kontrollpatrouillen der Anarchisten und der PUM seit langem als einen Dorn im Fleisch. Die Kontrollpatrouillen, eine Sicherheitstruppe im Hinterland zur Bekämpfung faschistischer Elemente oder Sabotage, waren ausgezeichnet ausgerüstet und für ihre Aufgabe gedrillt. Schon, dass diese Kerntruppe von Anarchisten und der PUM gestellt wurde, unter Ausschluss der PSUK oder republikanischer Elemente, beunruhigte die kommunistische Leitung. Auf dem Weg über die Generalitat verlangten sie die Auflösung der Kontrollpatrouillen. Sie wollten sie durch die offizielle Polizei ersetzt sehen. Dieser Angriff auf eine der letzten Festungen der revolutionären Epoche schuf viel böses Blut und verschärfte die Spannung. Die politische Atmosphäre war mit Elektrizität geladen. Jeder fühlte das und erwartete den unvermeidlichen Zündfunken. Der Kurzschluss kam überraschend schnell. Clara und ich hatten mit Molin auf dem Catalunya-Platz ein Rendezvous verabredet. Molin ließ auf sich warten. Vor dem großen Eingangstor des staatlichen Telefongebäudes an der Ecke der Rambla de las Flores stand unschlüssig eine Gruppe der Guardia de Asalto. Sie war bald von einer Menge Zivilisten umringt, hitzige Diskussionen entwickelten sich. Aus den teilweise in Spanisch und Katalanisch geführten Wortgefechten ergab sich, die Guardia de Asalto habe Befehl, das Telefongebäude zu besetzen, woran die anarchistischen Milizen im Haus sie hinderten. Oben, an der Haupttreppe, sah man die Milizmänner hinter einem aufgestellten Maschinengewehr ruhig abwarten. Die Menschenmenge schwoll an. Mehr und mehr bewaffnete anarchistische Arbeiter umringten die Guardia de Asalto und nahmen eine drohende Haltung ein. Fiel ein einziger Schuss, so musste es losgehen. Das war der zündende Funke, mit dem alle rechneten. Da das Nationalkomitee der FAI seinen Sitz in der nahen Via Laietana hatte, schickte ich Clara dorthin, um das Komitee zu informieren und einen Verantwortlichen zu holen. Bevor sie zurück war, krachten Schüsse. Die Menge stob auseinander. Die Guardia de Asalto flüchtete aus dem Torbogen und zerstreute sich. Wie auf Kommando rasselten die Jalousien der Geschäfte und Restaurants nieder, wurden in den Wohnhäusern die Fensterläden geschlossen. An den Fenstern des Hotels Colonne, des Hauptquartiers der Kommunisten, erschienen wie auf Zauberschlag Sandsäcke. Offenbar wusste man dort, was die Stunde geschlagen hatte. Als Clara mit einem Funktionär der FAI ankam, war die Knallerei schon in vollstem Gange. Überall entstanden Barrikaden. Zwischen dem Hotel Colonne und dem Telefonamt tobte ein wütendes Feuergefecht. Auf den Dächern der Häuser, in und an den Gebäuden um das Hotel Colonne, nisteten sich Dach- und Fensterschützen ein, die sich mit den Stalinisten herumschossen. Mit spontaner Wucht und Geschlossenheit brach der Generalstreik aus. Die Straßenbahnwagen blieben auf der Strecke stehen und wurden, wo das günstig erschien, in Barrikaden verwandelt. An allen Straßen- und Verkehrsknotenpunkten wuchsen Barrikaden wie Pilze aus dem Boden. Der Versuch, das Telegrafenamt zu besetzen, wurde von der Bevölkerung als eine Provokation betrachtet, die den dünnen Geduldsfaden zerriss. Niemand wusste, ob die Initiative von der Regierung in Valencia ausging oder einfach ein regelrechter Überfall der Stalinisten war. Das von der FAI und CNT kontrollierte Telegrafenamt war schon lange ein Zankapfel zwischen der Regierung und den anarchistischen Verbänden. Für den Verkehr zwischen Valencia und Barcelona und mit dem Ausland musste die Regierung das Amt von Barcelona benutzen. Der Kontrolle durch die Anarchisten überdrüssig, griff die Regierung oft zu einer Kriegslist. Die Frau des ganz unter stalinistischem Einfluss stehenden Außenministers Álvarez del Bayo war eine gebürtige Bernerin. Ihre Schwester war verheiratet mit dem Botschafter der Republik in Paris, Araki Stein. Um Ohren, die nicht mithören sollten, auszuschalten, sprach del Bayos Frau mit ihrer Schwester in Paris in echtem Berndeutsch, das kein Mensch verstehen konnte. Die Situation war völlig undurchsichtig. Die spontane Aktion entlud sich wie ein Gewitter über den Häuptern der stalinistischen Organisationen. Denn gegen sie richtete sich der Aufstand. In ganz Katalonien nahmen die Komitees im Namen der FAI, der CNT und der PUM die Macht wieder in ihre Hände, unterstützt von den Kontrollpatrouillen. Auf den Straßen Barcelonas wurden noch ahnungslos herumschlendernde Offiziere der Volksarmee entwaffnet und mit Fußtritten weggejagt. Wir beteiligten uns an diesem Zeitvertreib und begegneten dabei unseren anarchistischen Kameraden aus Pina. Sie wirkten eifrig an der Entwaffnungsaktion mit, bauten Barrikaden, besetzten die den stalinistischen Kasernen gegenüberliegenden Häuser und schossen sich mit deren Verteidigern herum. Wer auf wen feuerte, welche Barrikade von Freund oder Feind besetzt war, konnte vor allem nachts kaum ausgemacht werden. In das Kampfgetöse hinein lärmten die Lautsprechernachrichten und anarchistischen Kampflieder. Den Nachrichten und Gerüchten zufolge hatte der Aufstand ganz Katalonien erfasst und die Initiative an sich gerissen. Die Parteihäuser und Kasernen der Kommunisten und Guardias de Asalto waren umzingelt und belagert. Von der Kampffront in Aragonien setzten sich Milizabteilungen in Marsch nach Barcelona. Von der Regierung in Valencia war nichts zu hören. Wir blieben in der ersten Nacht hinter der großen Barrikade auf der Rambla de las Flores und wechselten Schüsse mit einer Gruppe der Guardia de Asalto, die sich im Café Mocca versammelt hatte. In den Feuerpausen diskutierten wir mit den Arbeitern über Sinn und Ziel des Kampfes. Sie waren stolz auf ihre spontane Schlagkraft, überzeugt davon, dass nun die Stalinisten in Katalonien ausgespielt hätten. Auf unsere Einwände und Fragen, was weiter? Wer wird die Macht übernehmen? Wie soll sich das Verhältnis zur Zentralregierung in Valencia gestalten? Antworteten sie beruhigend mit einem Schlag auf ihren Gewehrkolben. Solange wir unsere Waffen besitzen, die Betriebe haben, werden weder die Stalinisten noch Franco durchkommen. In dieser ersten Nacht wusste kein Mensch genau, wer auf wen schoss. Von Zeit zu Zeit ertönten laute Rufe. Die Barrikadenwachen hielten verspätete Fußgänger an, die verzweifelt ihren Heimweg suchten. Näherten sich diese Nachtwandler den Barrikaden, so mussten sie die Hände hoch über den Kopf halten. Die meisten schrien, in ihrer berechtigten Angst, aus Leibeskräften FAI, CNT, um sich als Freunde oder Anhänger kenntlich zu machen. Wer die entsprechenden Ausweise vorzeigte, durfte die Sperre passieren. Wer zu seinem Pech eine Karte der PSUC, der PSUC oder der kommunistischen Jugend besaß, wurde abgeführt. Ein brennendes Problem wurde das Essen. Frauen und Kinder schleppten in Körben und Büchsen Vorräte für die Barrikadenkämpfer herbei. Holzfeuer flammten auf. Im Schutz der Barrikaden wurde gekocht. In den großen, mit Olivenöl gefüllten Töpfen brodelte Hammelfleisch. In Bratpfannen brutzelten Eier. Schichtweise lösten sich die Barrikadenkämpfer ab, gingen nach Hause, um zu schlafen, tauchten nach ein paar Stunden wieder auf. Wie es sich gerade traf, aßen wir jeweils hinter der Barrikade mit. Im Wirbel der Ereignisse hatten wir Molin nicht gefunden. Am zweiten Tag der Straßenkämpfe begegneten wir ihm bei den Amigos de Durruti. Hier herrschte ein geschäftiges Treiben. Kuriere kamen und gingen, Anhänger begehrten Waffen. Vor dieser oder jener Kaserne der Stalinisten verlangte man Unterstützung. Die Gruppe besaß nur wenige Gewehre, dafür eine Menge kleiner Handgranaten. Ununterbrochen tagten im Nebenzimmer Ballius, seine Freunde und Molin. An der stürmischen Debatte nahmen wir teil. Die Durruti-Leute glaubten, bereits gesiegt zu haben, waren sich aber über weitere Maßnahmen und Wege unklar. Die Vertreter der anarchistischen Jugend drängten sie zu aktiverem Handeln. Wir stritten uns mit ihnen den ganzen Tag, wollten ihnen klarmachen, dass noch nichts gewonnen sei. Gegen Abend einigten wir uns auf die Herausgabe eines Flugblatts, in dem Sinn und Ziel der wirren Kämpfe erklärt werden sollten. Es enthielt im Wesentlichen folgende Forderungen: sofortige Bildung einer Junta de Defensa, eines Verteidigungsrates aus allen revolutionären Elementen der CNT, FAI, der PUM, der Juventud Libertario, den noch bestehenden Milizkomitees und den Kontrollpatrouillen. Alle Macht den Komitees der Arbeiter und Bauern und den Gewerkschaften. Rückzug der anarchistischen Vertreter aus der Valencia-Regierung. Entwaffnung der kommunistischen Parteiorganisationen im Hinterland. Schärferer Druck auf die Zentralregierung mit dem Ziel der Anerkennung einer neuen, autonomen, revolutionären Regierung in Katalonien. Unterzeichnet war der Aufruf von den Amigos de Durruti. Sofort erhob sich das praktische Problem, das Flugblatt in genügender Menge drucken zu lassen. Die Durruti-Leute wussten Rat. Im Barrio Chino kannten sie eine kleine Druckerei. Mit Molin und zwei bewaffneten Milizionären machten wir uns auf den Weg. Ich hatte vorsichtshalber einige Eierhandgranaten in die Taschen gesteckt. Da es schon dunkel war und der Aufstand sowieso keine geregelte Arbeit zuließ, war die Druckerei geschlossen. Wir klopften den Besitzer heraus, der sich zuerst weigerte, sein Haus zu öffnen, dann aber rasch der bewaffneten Gewalt nachgab. Mit seinem jungen Sohn und unter unserer Aufsicht setzte er den knappen Text, und kurz vor Mitternacht konnten wir 4.000 bis 5.000 noch nasse Blätter in Empfang nehmen. Wir einigten uns auf eine sofortige Verteilung hinter den Barrikaden, in den Parteihäusern und Kasernen. Überall wurden wir mit Misstrauen empfangen, die anarchistischen Arbeiter wollten nichts von Politik wissen. An vielen Orten stießen wir auf schroffe Ablehnung, wurden zurückgewiesen. Bei der Verteilung hinter der Riesenbarrikade, die vom Hotel Falcon bis zum Hauptquartier der PUM die Rambla versperrte, verhafteten PUM-Milizionäre Clara, Molin und mich. Mit einigen der Leute gerieten wir in heftigen Streit und wurden ziemlich unsanft herumgeschubst. Erst nach dem Eingreifen von Andrade, der uns kannte, wurden wir freigelassen. Im Verein mit Anhängern der Gruppe Durruti, ja selbst mit Hilfe einiger Mitglieder der PUM, verteilten wir trotzdem den Aufruf weiter, ohne ersichtlichen Erfolg. Am dritten Abend des Aufruhrs sprachen Federica Monsench und Garcia Oliver, die anarchistischen Mitglieder der Valencia-Regierung, über den Rundfunk zu ihren Anhängern. Mit weinerlichen, bewegten Beschwörungen baten sie die Arbeiter, den verheerenden Bruderkrieg einzustellen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Es gelte zuvörderst, den Krieg gegen Franco zu gewinnen. Erst wollte ein Teil der anarchistischen Arbeiter nicht glauben, dass da ihre Führer sprachen. Dann aber war ihre Erbitterung und Enttäuschung grenzenlos. Aus Wut, Scham und Empörung zerrissen zahlreiche Angehörige der FAI und der CNT ihre Mitgliedsbücher, warfen sie in die Feuer hinter den Barrikaden, über denen noch die Töpfe mit ihrer Suppe brodelte. Haufenweise verließen sie ihre Stellungen und nahmen ihre Waffen mit, um sie in Sicherheit zu bringen. Die gewaltige spontane Bewegung, führerlos, mehr auf instinktive Abwehr als auf Angriff eingestellt, hatte sich totgelaufen. Das Ende war nahe. Nach einer letzten Zusammenkunft mit den Amigos de Durruti, die sich auf unser Drängen hin auf die Illegalität vorbereiteten, zogen Clara und ich ebenfalls nach Hause. Zwei Nächte ohne Schlaf und richtiges Essen hatten uns ausruhebedürftig gemacht. Molin fand bei anarchistischen Freunden Unterschlupf. Noch immer knatterten vereinzelt Gewehrfeuer auf. Auf dem Nachhauseweg überquerten wir den Katalonia-Platz und gerieten stracks in einen Ausfall der kommunistischen Besatzung des Hotels Colon mit Stoßrichtung Telegrafenamt. Es entspann sich ein hartes Feuergefecht. Nach allen Seiten rannten die Leute in Deckung. Wir warfen uns hinter die vor einem Restaurant aufgestuhlten Tische und Stühle, die nur schlechten Schutz boten. »Rasch rüber in den Torbogen da«, schrie ich Clara ins Ohr. »Dort springen schon Leute hinein. Ich hab noch die Handgranaten bei mir, wenn sie zu nahe kommen.« Sie rettete sich mit ein paar Sprüngen in den Torbogen hinter die schwere Türe. Nach einigen Minuten setzte ich nach, doch blieb die Türe verschlossen. Wild hämmerte ich gegen das Holz. Drinnen hörte ich Clara mit den Menschen schreien, die vor Angst nicht öffnen wollten. Die Kugeln prasselten gefährlich um mich herum, bis Clara endlich die Tür aufkriegte und ich hineinschlüpfen konnte. Ein Dutzend Männer und Frauen drängten sich verstört hinter der Pforte, das Ende der Schießerei abwartend. Der Kampflärm verebbte schnell, und wir traten endgültig den Heimweg an. Rüdigers Villa war geschlossen, wir mussten Fritzchen herausklopfen, dabei wurden Rüdiger und seine Frau wach. Sie empfingen uns unfreundlich, unsere Anwesenheit in ihrem Haus ließ sie um ihre eigene Sicherheit bangen. Das brave Zureden von Fritzchen beruhigte sie schließlich. Nach ausgiebiger Ruhe begaben wir uns nachmittags ins Stadtzentrum. Die Kämpfe waren vorbei, Barrikaden wurden weggeräumt und, oh Wunder, die Straßenbahn fuhr wieder. Auf der breiten Rambla standen erregt diskutierende Gruppen von Menschen. Vor dem Hotel Falcon zankten sich Kurt Landau, Max Diamant und Willy Brandt heftig um den Sinn des Geschehens. Die einen versicherten, jetzt gewinne die Entwicklung neue revolutionäre Aspekte, andere, viel skeptischer, glaubten das Gegenteil. Wir vertraten die letztere Meinung, überzeugt, es werde eine Unterdrückungswelle einsetzen. Noch während dieser Debatten erklang der Marschtritt von Truppen. Die Hauptstraße hinunter, in strammer Ordnung, in neuen Uniformen und glänzender Bewaffnung, rückten die Ordnungstruppen der Regierung Caballero in Barcelona ein. Die diskutierenden Gruppen zerstreuten sich eiligst. Zufällig begegneten wir einem uns bekannten englischen Journalisten, der verloren umherirrte. Er war auf Informationen erpicht und wollte unbedingt mit einem leitenden Mann der PUM sprechen. Wir gingen mit ihm zusammen auf die Redaktion der Batalla, der Tageszeitung der PUM. Während der Unruhen war es einem Überfallkommando der Stalinisten gelungen, in die Redaktionsräume einzudringen und alles kurz und klein zu schlagen. Inmitten von Haufen zerrissener Zeitungen, zerschmetterter Stühle und Tische saß unbekümmert Chefredakteur Julian Gorkin an einem Tischchen und hackte emsig auf eine Schreibmaschine ein. Er kannte uns und war gerne bereit, eine Lageeinschätzung zu geben. Mit einer Handbewegung auf die Trümmer meinte er, »Sie sehen ja, was hier geschehen ist, aber das hat nichts zu sagen. Die Situation ist durchaus klar. Seit 2 Tagen rekrutieren wir zahlreiche neue Mitglieder. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, von einigen Tagen, und die PUM wird in die Volksfrontregierung eintreten. Die Kommunisten können das nicht mehr verhindern. Sie müssen uns akzeptieren.« Konsterniert verabschieden wir uns. Beim Hinausgehen fragte uns der englische Journalist, »Woher nimmt dieser Mann seinen Optimismus?« Am Tag darauf war Julian Gorkin zusammen mit den meisten Mitgliedern des Zentralkomitees der PUM verhaftet und im Gefängnis. Andres Nin, von Stalinisten entführt, blieb verschwunden. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 83. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Literaturhinweis und biografische Angaben. Clara Thalmann wurde als Clara Enzner 1908 in Basel geboren. Sie war Dienstbotin und Uhrenarbeiterin in der Westschweiz, dann Metallarbeiterin in Paris. Sie war Mitglied der KPS. 1929 kehrte sie nach Basel zurück und wurde aus der Partei ausgeschlossen wegen trotzkistischer Tendenzen. 1934 war sie Mitglied der Marxistischen Aktion der Schweiz und 1935 der SPS. Mitte Juli 1936 ging sie nach Barcelona, um als Schwimmerin an der durch die Erhebung der Militärs verhinderten Volksolympiade teilzunehmen. Sie war Milizionärin einer Centuria der Kolonne Durruti. Danach war sie Sprecherin bei Radio PUM. Nach den Maikämpfen 1937 in Barcelona wurde sie in Valencia inhaftiert. Ab August 1937 lebte sie in Paris. Unter der deutschen Besatzung leistete sie Hilfe für verfolgte Emigranten. 1953 Gründung der Kommune La Serena bei Nizza, wo sie 1987 gestorben ist. Paul Thalmann wurde 1901 in Basel geboren. Zwischen 1921 und 1925 war er Sekretär der Kommunistischen Jugend der Schweiz. Zwischen 1925 und 1928 war er an der Arbeiteruniversität in Moskau, anschließend Redakteur der Parteizeitung der KPS Vorwärts. 1931 reiste er gemeinsam mit seiner Frau Clara durch Spanien. Ab August 1936 war er in Spanien, Mitarbeiter von Radio PUM, aktive Teilnahme an den Maikämpfen 1937 in Barcelona. Er bekam 3 Monate Haft in Barcelona und Valencia. Ab August 1937 lebte er in Paris, dort bildete er eine Widerstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer. Ab 1953 war er in der Kommune La Serena bei Nizza. 1980 starb Paul Thalmann bei Nizza. Der Maiaufstand in Katalonien erschien 1974 in dem Buch »Wo die Freiheit stirbt – Stationen eines politischen Kampfes«, erschienen im Walter Verlag, Olten, 1974. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barco de luna. Me verás cruzar el puente en un barco de luna. ¡Venga, vaya por aquí, señora! ¡Qué gritas! ¡Una puta vuelta! ¡Sí, señora! ¡Puedes escribir! ¡Ya sabes mi paradero! ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Estem escoltant Ni Man's Land, un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Mittlerweile kurz nach 11:30 an einem herrlichen Sommermorgen hier in der Stadt des Grafen oder der Gräfin, wir wissen es nicht, in La Ciudad Condal, in der gräflichen Stadt Barcelona. Liebe Hörerinnen und Hörer, Werner ist im Studio. Ein Applaus für Werner. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte den sofort zurückgeben, diesen Applaus an dich zum Beispiel. Du hast nur angekündigt, dass wir heute wieder mal eine Sendung machen mit Gefühl und Härte, sozusagen wie Guns N' Roses oder sowas. Hier, der Applaus, Moment. Ja, danke, Leute. Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Danke. Und du hast ja diesen Vorsatz schon praktisch erfüllt mit dieser Geschichte da aus dem Bürgerkrieg hier in Spanien. Ne? Härte war sowieso, ne? Und eben auch Gefühl bei besonders oder sowas wie Romantik bei diesen alten Anarchisten damals. Ne? Aber das dann passiert natürlich, was passieren muss, und manchmal wäre vielleicht doch ein bisschen Härte auch gut. Ne? Naja, weil, hart waren die, du hast ja nicht die ganze Geschichte gehört. Nee, ich meine hart gegen vermeintliche Kampfgenossen, ne? Also die stalinistische Tendenzen haben und so. Darauf beziehe ich mich. Ja, das gab's ja. Das war ja der Aufstand gegen das, was man den Stalinismus hier in Katalonien nannte. Musik. Ja, wie hast du denn die ersten Sommerwochen verbracht, Werner, wenn ich dich das fragen darf, mal etwas Persönliches? Omri, wie es sich gehört für einen älteren Mann. In der Sommerfrische oder was? Auch natürlich. Und auf der Terrasse, da habe ich dann von der Terrasse von meiner Wohnung aus in aller Ruhe zugeguckt, wie die Sagrada Familia so langsam in die Höhe wächst, ne? Aber das über Jahre, ne? Oder? Ja, ja, natürlich. Über Jahrzehnte vielleicht sogar. Ja, ja, und die letzten Nachrichten sind jetzt, dass es vielleicht nur noch 8 Jahre dauert, bis wirklich alles fertig ist. Das Werk vollendet ist. Natürlich die neuen Technologien und alles erlaubt es, die Sache schneller voranzutreiben. Jetzt müssen wir nur sehen, ob das Geld reicht. Das Geld reicht und ob die seismischen Erschütterungen den ganzen Bau nicht einstürzen lassen. Es gab ja diese Untertunnelung, die war ja sehr umstritten. Beim U-Bahn-Bau wurde ja der Tunnel ganz nah an die Sagrada Familie herangeführt und die Erschütterungen könnten vielleicht auch Auswirkungen haben. Und ich hoffe, dass dann nicht deine Wohnung begraben wird unter den Trümmern. Also da werde ich mich davor retten, weil ich wohne nach oben hin zum Berg hin. Aber das könnte jetzt wieder aktuell werden, was du sagst, diese Tunnelgeschichten. Warum? Weil viel von dem, was noch gebaut werden muss in den nächsten 8 Jahren, ist er auf der anderen Seite, also zum Meer hin, an der Straße Mallorca, wo genau dieses Tunnel unten durchläuft. Und da wollen sie jetzt nochmal so die gleichen 4 Türmchen hinstellen, die schon auf den anderen beiden Seiten stehen. Und dann in der Mitte noch ein Riesenturm, der noch höher wird als alles, was jetzt schon das Höchste ist. Und wenn das losgeht, dann könnte dann gnade uns Gott. Ja, ja, gut. Oder vielleicht sehen wir es auch nicht zu Ende, weil es inzwischen irgendwelchen Idioten wieder einfällt, da ein Attentat zu machen oder so. Vor kurzem haben sie mal, obwohl diese Furcht ja schon lange besteht, dass die Sagrada Familie ein Opfer sein könnte von einem Anschlag, wird die strengstens bewacht schon seit vielen Jahren. Und da ist jetzt doch vor kurzem, vor ein paar Monaten oder so, dann irgendwie die Wachleute gemerkt, dass drin, mitten in der Nacht, in der Sagrada Familie drin, 3 junge Männer waren. Das waren englische Touristen, wahrscheinlich halb besoffen, aber die haben es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Also gut, lassen wir das in Ruhe. Naja, bei der Queen im Schlafzimmer saß ja schon jemand und im Garten vom Weißen Haus sind auch schon einige eingedrungen. Insofern kann man nur sagen, die absolute Sicherheit gibt's nie. Sehr warm heute. Gestern Abend wurde in den Nachrichten verkündet, dass heute in Valencia zum Beispiel Temperaturen über 40 Grad herrschen sollen. Und auch hier in der Stadt soll es Temperaturen weit über die 30 Grad geben. Ja, wie gesagt, ein heißer Sommer hier in der Stadt. Was gibt's denn heute auf dem Programm bei dir, Werner? Welche Themen hast du ausgesucht? Haben wir heute haben wir ersten Samstag. Das ist ja jede Woche passiert, das Jahr. Aber wir haben heute auch noch den 14. Juli. 14. Juillet. Exacto, exacto. Muy bien. Geschichtsunterricht aufgepasst. Also. Aber ja, welches Jahr? 1700 was, meine Damen und Herren? 89 oder was? Genau, 1789, also vor ungefähr 230 Jahren oder so, der berühmte Sturm auf die Bastille, also was dann der Auftakt quasi war zur Französischen Revolution. Der bekannte Slogan Liberté, Égalité, Fraternité, obwohl nachdem Frankreich jetzt im Endspiel steht gegen Kroatien, hört man auch schon Liberté, Egalité, Mbappé. Also dieser junge, vielversprechende Stürmer bei der französischen Nationalmannschaft. Aber gut, wir wollen nicht abschweifen. Und auch natürlich ein französischer Nationalfeiertag. Seit 1789 oder ein Jahr später wurde dann offiziell erklärt. Ich höre schon im Hintergrund die Marseillaise. Und dieses Datum, 14. Juli als Nationalfeiertag, hat dann vor 2 Jahren nur auch in Frankreich, in Nizza, auch so ein Terrorist ausgenutzt, an diesem Tag mit einem LKW in Leute reinzufahren. 86 Tote, 200 Verletzte, also ungefähr die gleiche Zahl von Toten und Verletzten, die damals beim Sturm auf die Bastille auch umgekommen sind, nur an diesem Tag, wo die Armee des Königs dann in die Menge geschossen hat. Ja, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens. Aux armes citoyens, an die Waffen, Bürger. Das ist übrigens Mireille Mathieu, die wunderbare Stimme der Spatz von Paris. Gut, weiter im Text. Ja, wie war die Situation da in den Monaten und auch natürlich Jahren, die vorher, vor diesem Tag, Hungersnot, Missernte, Teuerung, innerhalb von wenigen Wochen wurde das Brot 3-mal teurer und die armen Leute, die nichts zu fressen hatten, die haben dann aber gleichzeitig eben den Adel und die Pfaffen wohlgenährt gesehen. Und die hatten doch Kuchen. Ich frage mich, Werner, warum haben die keinen Kuchen gegessen, wenn das Brot teuer wurde? Genau, mit ihren rosigen Wangen und so. Ja, und wer sich dann eben erhoben hat, war der dritte Stand. Also der Adel und der Klerus waren der erste Stand. Und praktisch alle anderen, sagen wir 98% der Bevölkerung, das waren dann der sogenannte dritte Stand. Ne? Also einmal natürlich die Bourgeoisie, die in dieser Zeit sich herausgebildet hat, und auch Handwerker, Gewerbetreibende, Marktfrauen, Gesellen, Laufburschen und so weiter, das in der Stadt. Und auf dem Land natürlich die Bauern, die dort Abgaben zahlen mussten an die Feudalherren, den Zehnten, an die Kirche und so. Ja, wie ändert man die Sache? Es gab ja damals dann auch schon ein Parlament, das aber nichts zu tun hat mit den Parlamenten, die wir heutzutage kennen, sondern das war eben dieses Ständeparlament, ja. Diese drei Stände, und da wurde dann natürlich auch nicht per Kopf abgestimmt, sondern jeder Stand hatte ein einziges Stimme abzugeben sozusagen, ne? Und dann ging es natürlich immer 2-1 aus, irgendwas abzustimmen war, also der Klerus und der Adel gegen den dritten Stand. Und nachdem die Situation dann ökonomisch ja hauptsächlich sich immer mehr verschlechtert hat und also diese Ungerechtigkeit immer offensichtlicher wurde, dann ist der Ludwig der 16., der König damals eben, hat er dann gnädigerweise die Abgeordnetenzahl verdoppelt, ja. Und dann war ein interessantes Phänomen, Leute vom Klerus, also insbesondere natürlich vom niedrigen Klerus, sind dann quasi übergelaufen zum dritten Stand. Diese klare 2-1 Geschichte hat sich langsam aufgelockert, und also wie vielleicht in der DDR haben die sich dann einfach hingestellt und haben gesagt, wir sind das Volk, ne? Wir sind 95% oder 98% der Bevölkerung, und sogar ein kleiner Teil vom Adel hat sich auch auf die Seite des dritten Stands geschlagen, ne? Und dann haben sie eine Nationalversammlung einberufen, also am Parlament vorbei sozusagen, und der König befiehlt die Auflösung. Was macht die Nationalversammlung? Die weigert sich, sich aufzulösen. Das Motto, die versammelte Nation nimmt von niemand Befehle entgegen. Und nachdem dann noch mehr Adlige auch übergelaufen sind, dann hat der König dann akzeptiert, ja, die Realität dieser Nationalversammlung, hat aber gleichzeitig dann noch mehr Truppen nach Paris verlegt, ne, und auch den Finanzminister Necker entlassen, der eigentlich der Fürsprecher des dritten Stands war. Ne. Und dann hatten die Leute klar, wo es lang geht, und haben eben gesagt, ne, zu den Waffen, ne, zu den Waffen. Haben dann angefangen, Waffenlager zu plündern, sich selber zu bewaffnen und sind dann eben zur Bastille gezogen. Und da gab es ja dann eine Überraschung. Ja, in der Bastille. Ja, ja, also da sogar. Da saß ja ein sehr prominenter Häftling. Häftlinge weiß ich jetzt nicht. Der Marquess de Sade. Ach hey, war der da? Also es gab nur ganz wenige Häftlinge, ja, ja, ja, in. Ja, aber ja, einer davon war, ja, ja. Ah, das wusste ich ja nicht. Ja. Naja, okay. Und jedenfalls der Kommandeur dann, der lässt dann die Mengen, die inzwischen bewaffnete Menge da rein, in den Hof der Bastille, und wo sie drin waren, fängt er an zu schießen, ne, auf die Menge. Ne. Und die haben dann eben gesehen, so geht's nicht weiter, haben Kanonen angeschleppt, ne, und wo die Militärs dann das gesehen haben, dann haben sie dann aufgegeben. Ja, und nach diesem Vorfall hat sich der König dann versucht anzubiedern bei den Massen, hat sich die blau-weiß-rote Kokarde an den Hut gesteckt und so. Aber gut, es hat alles nichts mehr genützt. Dann in den nächsten 3 bis 4 Wochen in ganz Frankreich ging es dann los, besonders auf dem Land. Die Bauern haben die Schlösser und die Klöster angegriffen und geplündert. Unter anderem wollten sie natürlich auch die Urkunden in den Archiven vernichten, wo ausgewiesen wurde, wer der Grundherr ist und solche Geschichten. Und dann hat eben die Nationalversammlung ihre Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Also es war noch keine Verfassung, ne? Aber formal hätte eben eigentlich der König immer noch unterschreiben müssen, dass die in Kraft tritt, ne, hat es dann immer rausgezögert, die Reaktion, der Adel, der natürlich Angst hatte um seine Besitztümer, fing an, sich zu organisieren. Und dann wurde der König dann mit seinem ganzen Hofstand von den Massen gezwungen, nach Paris umzuziehen, also von Versailles aus. Ne? Und es war dann wie so ein riesiger Triumphmarsch, wo sie ihn dann nach Paris geschleppt haben. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Ja gut, und wie ging es dann weiter? Dann hat die neue Regierung und die Nationalversammlung sich irgendwie stabilisiert. Auch entstand die Nationalgarde aus der früheren Bürgermiliz. Und da wurden dann schon erste wichtige Reformen durchgeführt. Das ganze Justizsystem, demokratischer, die Kirchengüter wurden verstaatlicht, ne? Und das Ziel war, das war die Arbeit dann, eben eine Konstitution zu erarbeiten, ne? Und auch natürlich, es ging nicht darum, die im Anfang die Monarchie total abzuschaffen, nicht sofort eine Republik auszugründen, sondern was die wollten, eine konstitutionelle Monarchie. Also was wir ja hier in Spanien zum Beispiel bis heute haben. Ne? Und der König war weiterhin der oberste Chef der Armee und gleichzeitig war eben dann die Konterrevolution, die Reaktion, die haben nicht geschlafen. Einige von der Noblesse sind sofort emigriert, wo es losging. unter anderem nach Mainz, Trier, Speyer, Worms und so, auch nach Russland und Spanien. Und die haben natürlich, der Habsburger, ne, in Österreich, die haben dann natürlich versucht, dass diese Mächte jetzt intervenieren und quasi in Frankreich einmarschieren und die Revolution zerschlagen. Ne. Aber die wollten alle nicht so richtig, also auch die deutschen Reichsfürsten nicht. Ne. Und der König wurde dann immer mehr zur Geisel. Und am Ende beschließt er zu fliehen aus Paris in der Nacht vom 20. zum 21. Juni 1791. Also 2 Jahre nach dem Sturm auf der Bastille. Und dann haben sie ihn aber geschnappt, kurz bevor er nach Belgien über die Grenze ist, musste zurück nach Paris und dann beginnt die Bewegung sich wirklich zu radikalisieren. Jetzt fordern die ersten Abschaffungen, totale Abschaffung der Monarchie. Und dann gab es auch wieder einen Krieg, wo dann am Ende Österreich und Preußen dann doch versuchen zu intervenieren. Der König sitzt im Knast. Dann wird auch noch eine geheime Korrespondenz von ihm entdeckt mit diesen konterrevolutionären Leuten, die im Exil waren und den Habsburgern. Und dann heißt es also wie bei Puigdemont heute Hochverrat. Und dann kommt er also im Januar dann 1793 unter die Guillotine, was wiederum dann im Ausland Reaktionen hervorruft. England mischt sich ein. Die Revolutionäre in Frankreich versuchen sich zu verteidigen, müssen immer mehr Soldaten ausheben, was auch nicht so gut ankommt bei der Gesamtbevölkerung, sagen wir mal. Und dann auch innerhalb von den Revolutionären beginnen sich die Widersprüche zu verschärfen. Also die Jakobiner beginnen sich dann zu formieren um Robespierre und Saint-Just. Und aus dieser Zeit stammt dann der Spruch, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Also Marat, Danton, alle kamen sie nach und nach unter die Guillotine. Und so hat die Bevölkerung dann eben auch ihre Identitätsfiguren verloren. Die hat auch dann immer die Unterstützung ging tendenziell nach unten. Zum Teil wurde auch wieder Halt gesucht bei der Religion und der Kirche und so weiter. Und dann immerhin, dann 1795 war es schon, schlagen dann die Regierungstruppen unter Napoleon Bonaparte schon einen der royalistischen Aufstände nieder. Und ab da beginnt dann der, was man Revolutionsexport nennt, ne? Also dann beginnt die Armee der neuen Regierung eben doch auch die linksrheinischen deutschen Gebiete zum Beispiel zu besetzen, österreichischen Niederlande zu annektieren, gibt es einen Friedensschluss mit Preußen, Italien, Feldzug und so. Also das war die Zeit, wo dann Bonaparte sich herausbildet zum neuen Führer. Und er selber präsentiert dann im Dezember 1799 endlich die neue Erfassung und sagt, die Revolution ist jetzt beendet. Ja, bueno, immerhin 14. Juli 1789 und vielleicht das wichtigste Ereignis oder eines, sage ich mal vorsichtig, will ich mal vorsichtig sein, eines der wichtigsten Ereignisse in den letzten 300 Jahren hier in Europa, weil zum Beispiel die Güter, die aus königlichem, kirchlichen oder adligen Besitz stammen, die wurden nicht mehr zurückgegeben an ihre früheren Eigentümer. Die Trennung von Kirche und Staat existiert auch seither, ja, wenigstens auf dem Papier. Und dann nochmal 5 Jahre später hat dann Napoleon seinen berühmten Code Civil rausgebracht, also so quasi das bürgerliche Gesetzbuch von 1804. Ne? Und das war insofern wichtig, weil da das Eigentum garantiert wurde, also der jetzigen, der neuen Eigentümer, die waren damit abgesichert gegen die Ansprüche der früheren Feudalherren. Und die negative Seite der Medaille ist eben, dass damit auch das Eigentum der neuen Bourgeoisie abgesichert und garantiert wurde gegenüber unten. Also Forderungen wie soziale Gleichheit und so waren damit auch weg vom Fenster. Ja. Und das wäre eigentlich für die Zukunft unsere Aufgabe, das jetzt auch noch zu schaffen, also eine neue Revolution zu machen, wo wir das dann auch noch wegkriegen. Eine zweite französische Revolution. Oder spanische oder internationale. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Im sechsten Jahr am Krieg geboren, Wort noch verjönt. Sie schwimmt zu Lure, anzutesten, unschuldig, kindlich und naiv. Ja, auf kein Einstein damals war nix relativ. So ziemlich jede Warnung ging ganz einfach in der Wind. Beziehungsweise dahin, wo die Angepasste sind. Der junge Mann war zornig, doch ein Singer, Fantasie. War alles möglich, jedenfalls war nix relativ. Sing Mutter hat es gut gemeint, jung mach es beste Druss. Dat muss er glücklich wede, ähnlich nix muss. Einiges hätt ihn jaue, manches ging auch schief. In einem schlauen Buch stund alles relativ. Er hätt da drüber neu gedacht, trotz viel zu viel Physik. So ja, bis jetzt kapiert, obwohl Mathematik ja ähnlich ganz logisch sein soll, sinnfach oder nie. Danach auch wenn dann alles relativ. Die nächsten 4 Jahrzehnte war ich ständig unterwegs. Die Straße ist der Ort, wo der Gaukler seine Erfahrung mäht. Oder wie die Schlechte, alle maßlos, intensiv. Oft klinget wie ne Trost, mein Day ist alles relativ. So langsam wird er alt. Das Alter ist doch relativ, sinke Hemd und Gewalt. Er wünscht, er wäre gelassener, weil schließlich alles fließt. Der Schmerz, die Sehnsucht und die Angst sind relativ. Da reist er zu Zivilisation wird dünner, Tag für Tag. Der Anschlag ist längst weniger wert als jene scheiß Vertrag. Die Trittbrettfahrer triumphieren und mir war doch gut. Dann ist die Mimikwelt, hört mir noch einer zu. Alles andere tatsächlich relativ, alles relativ, alles relativ. Hola, desde el corazón de Barrio Brasil, en Santiago de Chile, un saludo cariñoso a los radioescuchas de Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana y global en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Es ist Samstag, der 14. Juli 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Kommen wir zum Thema Fußball. Nun wird Frankreich gegen Kroatien im Finale stehen am kommenden Sonntag, am morgigen Sonntag. Ich glaube, um 17 Uhr ist das Endspiel. Wir werden es vielleicht alle sehen, zumindest alle Fußballfans. Und kommen wir zum Thema Kroatien. Kroatien, wir hatten ja gerade über Frankreich gesprochen, nun sprechen wir über Kroatien. Kroatien wurde 28. Mitglied der EU am 1.7.2013, also vor 5 Jahren. Nach einer Volksabstimmung im Januar 2012 stimmten 67,2% der Kroaten für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union. Allerdings war die Beteiligung mit 43,5% sehr gering. Dennoch wurde Kroatien am Sonntag vor 5 Jahren das 28. EU-Mitglied. Am Sonntag vor 5 Jahren und 2 Wochen. Kroatiens neuere Geschichte ist stark durch die Auseinandersetzung mit dem zumeist dominierenden Serbien bestimmt. Nach dem Ersten Weltkrieg bildeten Kroatien, Slowenien und Serbien ein gemeinsames jugoslawisches oder südslawisches Königreich, der SHS-Staat, in dem faktisch Serbien dominierte. Aus dem nationalen Widerstand der Kroaten gegen die Königsdiktatur ab 1929 entstand die faschistische Ustascha-Bewegung. Sie errichtete 1941 im Schutz der Deutschen ein Terrorregime mit Vernichtungslagern und Massenmorden an Serben, Juden und Roma. Aus dem Partisanenkampf ging 1945 das sozialistische Jugoslawien hervor. Mit Hilfe einer begrenzten Föderalisierung versuchte der diktatorisch regierende Staatschef Josip Tito, der regierte von 1945 bis 1980, alle Nationalitätenkonflikte einzudämmen. Beim Zerfall Jugoslawiens erklärte sich Kroatien unter Präsident Franjo Tuđman 1991 für unabhängig. Deutschland und die USA schürten das natürlich fleißig, was die jugoslawische Volksarmee und serbische Freischärler verhindern wollten. Der folgende Krieg, der dauerte bis 1995, also 4 ganze Jahre, erlebte Massakervertreibungen, sogenannte ethnische Säuberungen und schwere Zerstörungen. Seither lehnte sich Kroatien politisch an die Europäische Union an. Kommen wir nun zum Thema Fußball. Nach dem grandiosen Sieg gegen Argentinien wurde in der kroatischen Kabine ein rechtsnationaler Rocksong mitgesungen. Slogans der Ustascha waren zu hören, der faschistischen Kämpfer während des Zweiten Weltkriegs. Luka Modric von Real Madrid, Ivan Rakitic von FC Barcelona, Mario Mandzukic vom Juventus Turin, Dejan Lovren, der beim FC Liverpool sich sein Brot erspielt, und ein Video aufnahm, das ihn zeigt, wie er dieses Lied mitsingt. Das alles sind besondere Fußballer, aber die Inbrunst dieser sonst notorisch zerstrittenen Truppe ist unangenehm. Sudon Spemni beginnt der Song. Für die Heimat bereit, der Gruß der kroatischen Faschisten. Ja, also was du genannt hast, da diese Ustascha-Bewegung, diese faschistische in Kroatien, die dann eben voll auf Nazi-Seite war, die haben eben bis heute immer noch sehr viel Unterstützung. Muss jetzt nicht mehr organisiert sein, aber zu dieser Frage, wenn morgen spielt Frankreich gegen Kroatien, und natürlich ist es nicht das wichtigste Spiel für mich. Das Resultat ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sich bei Frankreich der Umtiti und der Dembélé nicht verletzen und bei den Kroaten der Rakitic. Hilfe, die armen Häschen können sich wehtun. Ja. Hast du Neymar gesehen? Nee, weil wie der sich auf den Boden gekrümmt hat. Da gab es einen tollen Meme in Bologna, glaube ich, war das. Da sieht man Neymar, jemand stupst ihn an und er wirft sich direkt auf den Boden und beginnt zu winseln. Und da hatte natürlich ganz Barca Angst, der Barcelonismo, dass wenn sie jetzt Neymar zurückkaufen oder wieder kaufen, dass er dann vielleicht ja ein Wehwehchen hätte. Diese Verhaltensweise ist ja bekannt, auch bei Cristiano Ronaldo, aber Neymar ist ja inzwischen nicht mehr bei Barca, also der kann sich von mir aus hinwerfen, so oft er will, aber es geht um Dembélé und um Titi, die bei Barca spielen, und natürlich um Rakitic auch, der auch bei Barca spielt, also das ist, was eigentlich interessiert. Aber dann wäre doch besser, wenn die würden gar nicht mitspielen, dann können sie sich nicht verletzen, ja, das und dann stimmt, sind alle Barca-Fans glücklich. Da hast du völlig recht, oder Ersatzbank. Gibt es keine Wehwehchen und die Millionen rollen weiter für Barca und wir kaufen fleißig Trikots. Jetzt dieses nationalistische und faschistische und rassistische Gehabe, das gibt es ja überall. Ne? In Schweden, ne? Kaum hat die WM angefangen, Schweden gegen Deutschland. Deutschland, weiß gar nicht mehr, hat gewonnen oder unentschieden gespielt. 2-1 gewonnen. Toni Kroos, 95. Minute 2-1. Genau, jedenfalls dann offenbar auch gewonnen, weil ein Schwede ein dummes Foul gemacht hat, wo es dann Freistoß für Deutschland gab. Jetzt heißt dieser Schwede aber Jimmy Durmaz, ist so ähnlich wie Özil und Gündogan türkischer Abstammung, ne? Und sofort wird er beleidigt in den sozialen Netzwerken, Morddrohungen, ne? Du bist kein echter Schwede. Und jetzt eigentlich bei diesen Geschichten hat der schwedische Fußballverband sehr gut reagiert und das ganze Team, die haben sich dann vor die Kamera gestellt und haben gemeinsam gerufen, fuck Racism. Jetzt diese Haltung kann man bei anderen Vereinen oder Nationalmannschaften nicht finden und am allerwenigsten bei den Kroaten. Ne? Da ist zum Beispiel der Präsident vom Fußballverband von Kroatien, ist da, wo Suker, früher Spieler von Madrid, der hat in den letzten Jahren 9 Abstrafen und Bußgelder und Sanktionen bekommen, eben wegen solchen Geschichten, faschistische Lieder, rassistische, transparente, kroatische Fahne schwenken und so bekommen. Und dann, oder bei, wo die dann gegen Nigeria gespielt haben, gab es unter dem kroatischen Publikum auch rassistische Transparente. Der Suker wurde auch 1996, war das schon, zusammen mit zwei bekannten Kriminellen am Grab dieses faschistischen Führers Ante Pavelic fotografiert. Und also es gibt zig Geschichten da, oder wo sie 2012 beim Europapokal gespielt haben gegen Italien, wo ein Schwarzer mitspielt, der aber eben Italiener ist, der Balotelli. Affe, Affe, haben sie gerufen und so. Beim Spiel gegen Island, ein früherer Verteidiger der kroatischen Nationalmannschaft, hat mit dem faschistischen Gruß vor einer Gruppe, die Gruppe sozusagen, dirigiert, ne? Und also Kroatien ist wirklich noch ein Schlag härter als alle anderen. Ne? Und deshalb, obwohl mich eigentlich nur interessiert, dass die Barca-Spieler nicht verletzt werden, werde ich es mir natürlich trotzdem angucken, das Spiel. Und ich bin einfach deshalb schon für Frankreich, auch wenn du dir vornimmst, dich nicht für die eine und nicht für die andere Mannschaft zu sein. Am Ende entscheidest du dich doch, ne, ohne dass du es willst. Aber diesmal habe ich es von vornherein klar, also für wen ich bin. Ja, ich war zum ersten Mal für England in dem Spiel, in dem Halbfinale England gegen Kroatien. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich zur englischen Nationalelf gehalten. Aber in der zweiten Halbzeit hat Kroatien mich fußballerisch dermaßen überzeugt, dass ich mir am Schluss gesagt habe, die bessere Mannschaft hat wirklich gewonnen. Leider vielleicht, wenn man das politische Panorama betrachtet, aber vom Fußball her war es schon ein tolles Spiel, also muss man sagen. Ball der Nationen, Fußball-WM, Homogenität gegen Vielfalt. Eine Weltmeisterschaft erzählt viel darüber, wie es im Wettstreit um die Antworten auf Globalisierung und Völkerwanderung steht. Da gibt es einen sehr interessanten, unterhaltsamen sogar und informativen Artikel von Herrn Lothar Gorris im Spiegel von dieser Woche. Fußball, sagt er, ist der alles überstrahlende Sport dieser Welt, aber eigentlich gibt es zwei Fußballs. Der eine Fußball ist der globalisierte Turbo-Fußball. Man sieht ihn in den Spielen der Premier League, die in alle Welt übertragen werden, in den Ligen Spaniens, Italiens und Deutschlands und erst recht in der Champions League. Bei deren Ausscheidungsspielen im Frühjahr jeden Jahres die hohen Messen des Spieles gefeiert werden. Weltauswahlen treffen aufeinander, wilde Mischungen junger Männer aus jedem Winkel der Erde, hochbezahlte Wunderkinder in einem Zirkus der Sensationen. Mit Rasanz und Härte, Kreativität und Genialität, hochkomplexen Strategien und Spielanlagen werden hier die großen Niederlagen und Siege dieses Spiels erkämpft und erlitten. Achtjährige, die hierzulande anfangen mit dem Fußball, tragen ebenso häufig die Trikots von Barcelona oder Saint-Germain wie die Farben einheimischer Clubs. Der globalisierte Fußball hat seine dunklen Seiten mit Investoren aus China und der arabischen Welt, aus Russland und Amerika. Mit Investoren, die dreckiges Geld in den Fußballkreislauf speisen und ökonomische Vernunft und Ehrhaftigkeit vermissen lassen. Und doch zeigt er, dass es so etwas gibt wie eine funktionierende Vielvölkerei in diesen Mannschaften, in denen Kids aus den Favelas Lateinamerikas und Mittelschichtjungs aus Rostock zusammenfinden zu einem großen Wir, das nur zweierlei will: Erfolg und viel Geld. Eine schrankenlose Welt, fast wie aus dem Handbuch des Wirtschaftsliberalismus. Anders als in den Vorzeiten der Globalisierung sind Weltmeisterschaften, so fährt Herr Gorris fort, nicht mehr die Leistungsschauen dieses Spiels. Das sportliche Niveau ist niedriger als in der Champions League oder in der ersten englischen Liga, was damit zu tun hat, dass Fußballer in den Vereinsmannschaften ein ganzes Jahr lang miteinander trainieren und nicht nur ein paar Wochen im Jahr. Damit, dass die besten Trainer der Welt keinen Teilzeitjob wollen und auch damit, dass das Niveau der Spieler in den Weltauswahlen der Clubs höher und dichter ist. Hätte Brasilien eine Chance gegen Real Madrid? Eher nicht. Könnte die derzeitige deutsche Auswahl gegen den FC Liverpool bestehen? Unvorstellbar. Weltmeisterschaften haben, so urteilt Herr Gorris, an sportlicher Relevanz eingebüßt. Stattdessen hat eine politische Aufladung stattgefunden, weil sie sich in Zeiten der Völkerwanderung und Globalisierung gut eignen für einen Vergleich von Systemen, Ideen und Nationenbegriffen, für das Duell zwischen Homogenität und Vielfalt, dafür, wie unterschiedlich die Frage nach dem Wir beantwortet wird. Wer sind wir und wie gewinnen wir? Eine Antwort ist von vornherein klar. Wer das Wir nicht findet, verliert. Das Ausscheiden Argentiniens und Deutschlands zeigt, dass ein großes Ich allein, egal ob es Groß heißt oder Messi, nicht reicht. Hören wir einmal die aktuellen Nachrichten vom Tage, übernommen von der Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Vereinte Nationen einigen sich auf weltweiten Migrationspakt. Das Abkommen soll Migration orten und sicherer machen, sowie dem Menschenhandel entgegenwirken. Außer den USA stimmten alle Mitgliedstaaten zu. Die Vereinbarung ist nicht rechtlich bindend und soll im Dezember offiziell unterzeichnet werden. Streit über Flüchtlingsboot. Das Schiff mit angeblich 450 Menschen an Bord befindet sich inzwischen zwischen Italien und Malta. Der italienische Innenminister Salvini will es nicht einlaufen lassen und hält Malta für zuständig. Ermittlungen wegen Abgasmanipulation gegen Opel. Das Kraftfahrtbundesamt habe den Hersteller zur Stellungnahme aufgefordert, berichtet die Bild am Sonntag. Betroffen sind demnach weltweit 60.000 Dieselfahrzeuge. Sie hätten die Stickoxid-Grenzwerte um mehr als das Zehnfache überschritten. Kassen sollen Konservieren von Ei- und Samenzellen krebskranker Menschen bezahlen. Das sagte Gesundheitsminister Spahn der Bild-Zeitung. Er will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf vorlegen. Durch Therapie oder Tumore droht vielen Erkrankten die Unfruchtbarkeit. Kleines Finale bei der Fußball-WM in Russland. England und Belgien spielen heute in St. Petersburg um Platz 3. Mit einem Sieg würden die Belgier das beste Ergebnis ihrer WM-Geschichte erreichen. Das Wetter. Im Norden zunächst hochnebelartige Bewölkung. In der Mitte und im Süden leicht bewölkt und viel Sonnenschein. Am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 32 Grad. Fahren wir fort mit unseren Katastrophen und gemischten Meldungen heute. Thema Puigdemont, doch keine Rebellion. Die deutsche Justiz will Kataloniens Ex-Regierungschef nur wegen Veruntreuung ausliefern. Spanische Kollegen fordern eine härtere Strafe. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein, den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont nur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder nach Spanien auszuliefern, ist ein schwerer Schlag. Zumindest für den spanischen Ermittlungsrichter Pablo Llarena. Denn der von ihm vertretene Hauptanklagepunkt, die Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums am vergangenen 1. Oktober sei Rebellion, wurde von den norddeutschen Richtern nicht akzeptiert. Es fehle an der dazu notwendigen Gewalt. Nicht einmal des Aufruhrs habe sich Puigdemont schuldig gemacht. In Belgien und Schottland, wo 5 katalanische Ex-Minister leben, werden die Auslieferungsanträge vermutlich ähnlich enden. Es ist keine leichte Lage für die spanische Justiz. Denn zu Hause sitzen 9 Politiker und Aktivisten in Untersuchungshaft, eben wegen Rebellion. Der Beschluss des Oberlandesgerichts wird dazu führen, dass sie sich für etwas verantworten müssen, das ihrem Chef nicht vorgeworfen werden kann. Eine absurde juristische Situation. Dabei ist es nicht so, dass die Argumentation des Oberlandesgerichts in Spanien von niemandem nachvollzogen werden können. Viele namhafte Juristen sehen Rebellion als nicht gegeben an, darunter selbst derjenige, der den Artikel einst in den 1990er Jahren in seiner aktuellen Version formulierte. Doch Richter Llarena hält daran fest. Er will die Verfechter der Unabhängigkeit unbedingt hinter Gittern sehen. Und das nicht nur 4 bis 8 Jahre, wegen der unrechtmäßigen Finanzierung der Volksabstimmung, die übrigens auch nicht bewiesen ist. Er will sie für 30 und mehr Jahre einsperren. Die politische Rechte, die bis vor 6 Wochen regierte, unterstützt ihn dabei. Ein Sprecher der einzigen Regierungspartei, der Partido Popular, PP, forderte angesichts der Nachrichten aus Schleswig-Holstein gar den Ausstieg Spaniens aus dem Schengen-Abkommen. Schließlich gehe es um den Stolz der Nation. All das lässt nur ein Urteil zu. Bei den Untersuchungshäftlingen handelt es sich um politische Gefangene und nicht um gefangene Politiker, wie die offizielle Sprachregelung lautet. Puigdemont und die anderen 5 im Ausland Lebenden nennen sich zu Recht Exilierte. Die neue Regierung unter Pedro Sánchez hat mit der katalanischen Regierung einen Dialog aufgenommen, um die Lage zu normalisieren und zu entschärfen. Das Ganze wird von kleinen symbolischen Handlungen begleitet, wie die Verlegung der neuen Gefangenen in katalanische Haftanstalten. Doch das reicht angesichts dessen, wie die Justiz im restlichen Europa den Fall sieht, längst nicht mehr. Es ist an der Zeit, dass die Staatsanwaltschaft, die in Spanien weitgehend der Regierung untersteht, die Freilassung der Untersuchungsgefangenen und die Einstellung des Verfahrens wegen Rebellion beantragt. Noch ist es Zeit, ein völlig überzogenes Gerichtsverfahren zu stoppen. Wird die Hauptverhandlung erst einmal eröffnet, bleibt entweder ein Freispruch oder die Flucht nach vorn in Llarenas absurder Argumentation. Der Ruf der spanischen Justiz und ihr internationales Ansehen könnte dann weiteren schweren Schaden nehmen. Was denkst du über die Geschichte? Ja, also der interessante Aspekt dabei ist natürlich, jetzt ist die hiesige Justiz und die hiesige Politik in der Bredouille. Ja? Also wegen Rebellion können sie ihn nicht drankriegen, den Puigdemont, nur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Was heißt das jetzt aber? Was sollen sie jetzt machen? Sollen sie die Auslieferung aus Deutschland nach Spanien akzeptieren und können ihn dann nur wegen Veruntreuung anklagen? Oder ist es vielleicht intelligenter, das zurückzuweisen oder den Auslieferungsantrag zu annullieren? Warum? Würde sich dann die schizophrene Situation ergeben, dass die Leute, die jetzt heute hier immer noch im Knast sitzen, also der Vorsitzende von ERG und andere, die wollen sie ja wegen Rebellion verknacken. Aber dann könnten sie den Chef von denen, der eigentlich die oberste Verantwortung hat dafür, diesen Puigdemont, nicht dafür anklagen. Also da, aber gut, das sind nicht unsere Probleme. Von mir aus sollen die machen, was sie wollen. Na, das Problem ist, dass die ganze Geschichte von Anfang an der Justiz übergeben haben und fast ab einem bestimmten Moment zu keinem Zeitpunkt eine politische Lösung gesucht haben. Das ist das eine. Und das andere Problem ist wohl auch, dass sie zu doof waren und haben den Auslieferungsantrag so formuliert, dass sie gesagt haben, Rebellion mit Gewalt. Konnten aber in keinem Moment nachweisen, dass von den Separatisten direkte Gewalt, zumindest Gewalt, wie man das so als Demonstranten und Straßenkämpfer versteht, ausgegangen ist. Wenn man den Separatisten eins nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass sie Gewalt angewendet haben. Ich glaube, es gibt vielleicht überhaupt keine Szene, wo irgendeiner in einer Separatisten-Demo eine Tür von einem Gebäude einschlägt, einen Polizisten angreift, einen Stein schmeißt, eine Mülltonne vielleicht einem Beamten an den Kopf wirft und solche Geschichten. Die hat es in den ganzen Wochen und Monaten dieser hochgepeitschten Bewegung eigentlich kein einziges Mal, zu meines Wissens, gegeben. Und das war eben dumm, zu sagen, Rebellion mit Gewaltauswirkung. Die konnte man wirklich nicht nachweisen. Da waren sie ein bisschen doof. Das heißt, von der Lüge, die die PP eigentlich systematisch in ihren 8 Regierungsjahren angewandt hat, denken wir an berühmte Lügen dieser Leute, dieser raffgierigen Diebesklicke, die so lange in Madrid geherrscht hat, die Clique. Zum Beispiel die Lügen über das Attentat in Atocha auf die Züge, da hat man direkt gesagt, das war ETA und hat es noch selbst, als die Beweise vorlagen, noch bestritten. Und als dann rauskam, es war ein islamistisches Attentat, da hat man dann noch versucht, die Polizisten, die die Beweise geliefert haben, zu demütigen und zu beschimpfen. Und so haben sie es mit vielen, vielen, vielen anderen Dingen gemacht, mit ihren Korruptionsaffären. Sie sind von einer Lüge in die andere gestolpert und können das Lügen einfach nicht lassen. Und dieses Lügen, das sie jetzt bis in den Separatistenkrieg hier mit einbringen, das hat ihnen dann wirklich eher geschadet als genutzt. Und das Ergebnis ist nun eben da. Die deutsche Justiz ist allerdings kein, sagen wir mal, sauberes, objektives Instrument für ein modernes Europa. Im Gegenteil, die deutsche Justiz ist, wie Kurt Tucholsky einmal sagte, nicht unschuldig. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Ein anderes Urteil der deutschen Justiz war der Freispruch für den Staat. Hier schreibt die Junge Welt einen sehr bösen und langen Kommentar. Ich zitiere einmal auszugsweise. Lebenslänglich für Beate Zschäpe im NSU-Prozess. Der NSU-Prozess ist vorbei. Die Aufklärung blieb jedoch auf der Strecke. Am Mittwoch ist der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitschuldige mit einem Urteil auf lebenslange Haft für die Hauptangeklagte vor dem Münchner Oberlandesgericht OLG zu Ende gegangen. Seit Mai 2013 standen Zschäpe sowie Ralf Wohleben, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten S. wegen Bildung bzw. Unterstützung der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU vor Gericht. Dem NSU wurden 10 Morde, weitere Mordversuche, Sprengstoffanschläge sowie bewaffnete Raubüberfälle zur Last gelegt. Das OLG unter Richter Manfred Götzl folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft über weite Strecken und verurteilte Zschäpe wegen gemeinschaftlichen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung. Die Beschuldigte habe alles gewusst, alles mitgetragen und auf ihre eigene Art mitgesteuert und mitgewirkt, so Richter Götzl. Allerdings verzichtete das Gericht auf die geforderte Verlängerung von Sicherheitsverwahrung für Zschäpe. Sie kann nun theoretisch nach 15 Jahren verbüßter Haft freikommen, auch wenn dies durch die erkannte und besondere Schwere der Schuld unwahrscheinlich wird. Die Untersuchungshaft von knapp 7 Jahren wird dabei angerechnet. Zschäpes Mitbeschuldigte erhielten teilweise deutlich geringere Strafen als gefordert. Insbesondere André Emminger, einer der untergetauchten Gruppe vielfach geholfen hatte, kommt mit 2 Jahren und 6 Monaten davon, die zum Teil bereits durch seine Untersuchungshaft abgebüßt sind. Emminger sei in den meisten Fällen von Unterstützungsleistungen für den NSU nicht nachzuweisen, dass er dabei später begangene Straftaten billigend in Kauf genommen habe. Diese Argumentation des Richters stieß unter den Nebenklägern und Opferfamilien auf Protest. Meine Mandantin kann dem nicht folgen, sagte der Anwalt von Gemse Kubasik, Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Mehmet Kubasik, vor dem Gerichtsgebäude. Der Unterstützer Holger Gerlach, der den NSU-Mitgliedern mit falschen Pässen und Geld half, muss für 3 Jahre in Haft. Eine recht hohe Strafe nach Jugendstrafrecht von 3 Jahren erhielt auch Carsten S., der sich als einziger glaubhaft reuig gezeigt und seinen Aussagen über die Anklage hinaus belastet hat. Es war zum Zeitpunkt, als er dem NSU bei der Beschaffung der späteren Tatwaffe vom Typ Zeska behilflich war, minderjährig. Ralf Wohleben, der den Kauf der Pistole und die Auslieferung an die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt veranlasst hatte, muss 10 Jahre in Haft. Er ist der Beihilfe zu mehreren Morden schuldig gesprochen. So, nun, das war das eine. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich zufrieden. Dass wir dieses Urteil haben, ist ein Erfolg des Rechtsstaats und so weiter. Das sagte Bundesanwalt Herbert Diemer. Das Gericht sei der Argumentation der Bundesanwaltschaft gefolgt. Beate Zschäpes Altverteidiger Anja Sturm und Wolfgang Heer kündigten an, Revision gegen das Urteil einzulegen. Zschäpe hatte insgesamt 3 ursprünglichen Verteidigern im Lauf des Verfahrens das Misstrauen ausgesprochen und 2 weitere Anwälte hinzugezogen. Matthias Grasel, einer der Anwälte, die 2015 zum Verfahren stießen, will ebenfalls in Berufung gehen. Hierfür ist der Bundesgerichtshof zuständig. Dass die Terrorserie des NSU mit einem Strafprozess gegen nur 5 Beschuldigte abgearbeitet worden ist, muss als Niederlage der Aufklärung bewertet werden. Der Urteilsspruch selbst ist dabei nicht das Entscheidende. Für die Angehörigen der Opfer ist die Frage, warum ausgerechnet ihre Verwandten zu Zielen der Killer wurden, bis heute nicht beantwortet. Die NSU-Mitglieder haben sich teils monatelang akribisch auf ihre Mordpläne vorbereitet. Es ist unglaubhaft, dass es sich um reine Zufallsopfer handelte, wie das Gericht behauptete. Den vielfältigen Beziehungen zwischen der NSU-Gruppierung und lokalen Neonazi-Strukturen an den Orten der Morde ist nicht entscheidend nachgegangen worden. Das Gericht klammerte sich in der mündlichen Urteilsbegründung jegliche Bezüge des NSU zum deutschen Staat aus. So erwähnte Richter Götzl den Mord an Halit Yozgat in Kassel 2006 ohne die Anwesenheit des Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme am Tatort zu erwähnen. Götzl schilderte ausführlich die Gründung der Gruppe und das Abtauchen der späteren Kernmitglieder in den Untergrund, ohne die mehreren Dutzend sogenannten Vertrauensleute der deutschen Inlandsgeheimdienste zu erwähnen, die den Rechtsterroristen vielfach mit Geld, Sprengstoff, Waffen und Unterkünften halfen. Ohne diese Förderung wäre der NSU außerstande gewesen, mehr als 10 Jahre im Untergrund zu verbringen und sich der polizeilichen Fahndung immer wieder zu entziehen. Die deutsche Justiz hat also Einzeltäter verurteilt, hat aber die Strukturen, die faschistischen Strukturen, die bis in den Staat und die Geheimdienste hineinreichen, außer Acht gelassen, ausgeblendet und ist ihnen nicht nachgegangen. Was für ein schöner Sonntag. Ein anderer Justizfall, der auch sehr interessant ist und den wir kurz als Gastbeitrag bringen, ist der Fall des Hasspredigers Sami A. Der war ein Ex-Leibwächter von Bin Laden und Achtung, man hat ihn abgeschoben und muss ihn aber jetzt zurückholen, weil dem armen Jungen droht ja angeblich Schläge und Folter in Tunesien. Hören wir mal das Video zu diesem Thema. Übernommen von der ARD. Heute ist so ein Tag, der macht es einem schwer, das deutsche Rechtssystem aus vollem Herzen zu bejubeln. Was heute passiert ist, heißt abgebrochene Abschiebung. Und in so einem Fall ist definitiv etwas ziemlich falsch gelaufen. In diesem ausgeklügelten System aus unterschiedlichen Zuständigkeiten und Einspruchsmöglichkeiten unseres Rechtsstaats. Aber der Reihe nach. Heute Morgen Flughafen Düsseldorf. Noch bevor Nordrhein-Westfalen in die Ferien startet, wird hier ein Mann in ein Flugzeug nach Tunesien gesetzt, über den seit langem viele reden. Ein ehemaliger Leibwächter von Osama bin Laden, ein Gefährder, der seit Jahren von Sozialhilfe bei uns in Deutschland lebt. Sami A. sollte endlich so schnell wie möglich abgeschoben werden. So passiert es auch am Flughafen Düsseldorf, aber wahrscheinlich kommt er dort bald wieder an. Ein Gericht hat entschieden, er soll wieder zurückgeholt werden, obwohl vorher andere alles getan hatten, um ihn abschieben zu können. Zugriff in Bochum. Wohnungsdurchsuchung bei Sami A. Vor knapp 3 Wochen wurde der 42-jährige Tunesier in Abschiebehaft genommen. Er hatte Ende der 90er Jahre in Deutschland studiert, dann eine Ausbildung in einem afghanischen Terrorcamp absolviert und war zum Leibwächter von Osama bin Laden aufgestiegen. Zurück in Bochum lebte er mit Frau und 4 Kindern von Sozialhilfe, trat als Hassprediger auf, wurde als Gefährder eingestuft. Seit Jahren wehrt er sich vor Gericht erfolgreich gegen seine Abschiebung nach Tunesien. Mit der Begründung, ihm drohe dort Folter. Nach deutschem und internationalem Recht ein Abschiebehindernis. Ende Juni diesen Jahres lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Argumentation dennoch ab. Der öffentliche und politische Druck groß. Dann können wir uns mit einem solchen Zustand nicht abfinden, genauso wenig wie mit einem Zustand, dass Leibwächter von Bin Laden über Jahre hier in Deutschland sich aufhalten. Heute am frühen Morgen wurde er vom Flughafen Düsseldorf aus abgeschoben. Offenbar kurzfristig und bevor das zuständige Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Einspruch erheben konnte. Ein Affront. Groucho Marx. Die Kammer hat gesagt, dass die Abschiebung grob rechtswidrig gewesen ist, weil während der Abschiebung der Beschluss, dass nicht abgeschoben werden darf, bekannt gegeben worden ist. Daraus folgt die Pflicht der Behörde, die Abschiebung gegebenenfalls abzubrechen. Dies konnte noch geschehen, ist aber nicht geschehen. Und daraus ergibt sich die rechtliche Folge, die dann jetzt auch ausgesprochen worden ist, dass er wieder zurückgeholt werden muss. Das juristische Tauziehen um die Abschiebung von Sami A. geht indes weiter. Die Ausländerbehörde Bochum will beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Rückholung einlegen. Ja, den wollen wir wieder haben, so einen illustren Bürger, den lässt man sich nicht entgehen. Jedes Land wäre stolz, so einen tollen Kerl als Gast in seinem Land zu bewirten und zu verwöhnen. Weil er könnte sich ja in Tunesien verletzen oder könnte die Treppe runterfallen. Kommen wir noch einmal zum Fall Zschäpe zurück. Bleiben wir beim Thema deutsche Justiz. Da gab es Demos. Keinen Schlussstrich ziehen, forderten Demonstranten am Mittwoch vor dem Gerichtsgebäude, wo der NSU-Prozess stattfand. Der NSU-Komplex, ein Fall multipler Behördenverbrechen, ist nicht ansatzweise geklärt. Nicht nur die Rolle und das Wirken der Geheimdienste, auch die Vorgänge in Behörden und Ministerien, die nachweislich durch Aktenvernichtungen die Aufklärung der Morde behinderten, liegen weiterhin im Dunkeln. Dem deutschen Staat, der sich nach der Enttarnung der NSU internationaler Aufmerksamkeit ausgesetzt sah, ist es gelungen, die beispiellose neonazistische Mordserie zu einem ordinären Kriminalfall zusammenzuschnurren. Das Verfahren selbst war bereits Teil der Vertuschung. Ein bürgerlicher Staat, der sich als demokratisch versteht und dessen Geheimdienste neofaschistische Killerkommandos ausrüsten und decken, das ist das Potenzial, viele Menschen über den Charakter dieser Gesellschaftsordnung nachdenken zu lassen. Das musste unbedingt verhindert werden mit einem Freispruch für den Staat. Das heißt, islamistische Hassprediger und Killer importieren und Neonazis vom Staat freisprechen. Der Staat hat mit allem nichts zu tun. Das ist eine Taktik, die funktioniert wohl, um die Bürger ständig in Atem zu halten und von ihren eigentlichen Interessen abzulenken. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Thema Rentner. Jeder zweite Ruheständler in der Bundesrepublik bekommt weniger als 800 € monatlich aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, Sie haben richtig gehört. Im reichen, superreichen Deutschland geht es den Leuten wirklich schlecht, besonders den Alten. Rente muss fürs Bierchen reichen, steht auf Pappuntersetzern, die der Deutsche Gewerkschaftsbund unter die Leute bringt. Bierchen, Rente? Reicht deine Rente für ein Bierchen, Werner, oder bist du da auch in Altersarmut? Ja, in letzter Zeit trinke ich nur noch Quintos. Die kleinen? Die kleinen Bier. Die 0,2, ne? Die ja, Quintos, genau. Ja, das. Seither konnte ich mir noch die Midianas leisten mit 0,33, aber... Ja, aber wenn du davon 10 hintereinander trinkst, ist das teurer als 7 Midianas. Das überlege ich mir nochmal. Vielleicht habe ich diesen Aspekt nicht mitbedacht. Gut, also reicht das fürs Bierchen, tut sie aber bei immer mehr Menschen nicht. Deshalb wirbt der DGB für eine Stärkung der gesetzlichen Rente mit sehr moderaten Forderungen. Das Ausmaß der in den vergangenen Jahrzehnten von SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen betriebenen Enteignung der Bürger bei den Altersbezügen zeigt sich in den Informationen, die die linke Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann von der aktuellen Bundesregierung jetzt auf eine parlamentarische Anfrage erhielt. Danach bekam Ende 2016 fast jeder zweite Rentner monatlich weniger als 800 Euro von der deutschen Rentenversicherung. Den Angaben zufolge liegen 48% der Renten unter 800 und 62% unter 1.000 Euro. Von den 8,6 Millionen Beziehern der Beträge unter 800 Euro sind 27% Männer und 64% Frauen. Die Zahlen beziehen sich auf Renten nach Sozialversicherungsbeiträgen, jedoch vor Abzug der Steuern. Das heißt, Steuern gehen da auch nochmal von ab. Und dann fragt man sich, bei der Situation, die im Moment in Deutschland herrscht, besonders bei den Mieten, und bei den prekären Jobs, die dann die anderen Verwandten haben, die vielleicht sogar noch von der Rente leben müssen oder die Arbeitslosen, wie kann dieses Land überhaupt noch existieren? Was heißt dieses Land? Wie kann diese Klasse, die untere Klasse, überhaupt noch existieren? Gut, noch eine Meldung zum Thema Barcelona. Moment, ich hole mal gerade unsere Barcelona-Kunja, mal gucken, ob ich die finde. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona, Niemandsland. Also, Barcelona wird seit Juli durch ein kommunales Unternehmen versorgt. Angeblich aus erneuerbaren Energieträgern. Hier hat Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt am vergangenen Montag einen interessanten Artikel geschrieben. In Barcelona werden seit dem 1. Juli alle öffentlichen Gebäude, darunter die der Verwaltung, aber auch Sportanlagen und andere Einrichtungen, durch eine eigene Firma, die Barcelona Energia, mit Strom versorgt. Darüber hinaus werden Ampeln und Beleuchtungen auf den Straßen mit Hilfe erneuerbarer Energieträger betrieben. Es sind bis zu 3.900 Einrichtungen, die die Stromrechnungen nicht mehr bei der spanischen Firma Endesa bezahlen werden. Somit ist Barcelona Energia das größte öffentliche Energieunternehmen des Landes. Laut Angaben der Bürgermeisterin Ada Colau von der Wählerplattform Barcelona en Comú, katalanisch für Barcelona gemeinsam, soll die Stadt damit außerdem bis zu 710.000 Euro pro Jahr sparen, wobei betont wird, dass die wirtschaftliche Frage nicht im Vordergrund stehe. Vielmehr gehe es darum, einen Paradigmawechsel vorzunehmen und ein Modell zu entwickeln, das der zweitgrößten Kommune Spaniens ermöglichen soll, sich mit erneuerbarer Energie selbst zu versorgen. Jedoch wird der größte Teil davon, rund 200 Gigawatt pro Jahr, aus Abfall gewonnen, während nur ein kleiner Teil aus Solaranlagen kommt. Deshalb gab es auch gleich Kritik von rund 30 Gruppen, darunter der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción. Strom, den man in einer Müllverbrennungsanlage gewinne, könne keineswegs als erneuerbare Energie bezeichnet werden. Ab Januar 2019 möchte die Stadt Barcelona auch den Einzelkonsumenten ermöglichen, Strom von Barcelona Energia zu beziehen. Das spanische Gesetz begrenzt dies bisher bis zu 20% der gesamten Produktion. Somit könnten im nächsten Jahr 20.000 Familien diese Möglichkeit erhalten. Der Verantwortliche in der Stadtverwaltung für Energia, Eloy Badia, erklärte gegenüber der Presse, dass alle Interessierten davon profitieren könnten. Die neue Regierung der sozialdemokratischen Partei PSOE könnte die Initiative ergreifen, das Gesetz zu ändern und die sogenannte Sonnensteuer abzuschaffen. Das hat Präsident Pedro Sánchez bereits angekündigt. Deshalb plant Barcelona Energia auch, dass die Eigengewinnung von Solarenergie auf Gebäuden zukünftig prämiert werden soll, um so deren lokale Nutzung anzukurbeln. Auch andere umliegende Städte sollen ab 2019 Strom von Barcelona Energia beziehen können. Für die Firma Endesa bringt der Wechsel einen Verlust von 34 Millionen Euro. Schon im Januar 2017 bangte der Stromriese wegen der Vorgaben der Bürgermeisterin um seine Gewinnziele. Für die Vergabe der Versorgungsrechte verpflichtete die Stadt Endesa und weitere private Konzerne darauf, dass sie die Hälfte der Rechnung aller mittellosen Bürger der Stromarmen zahlen müssen. Die Unternehmen legten Widerspruch gegen die öffentlichen Ausschreibungen ein und gewannen am Ende vor Gericht. Ein eigenes Energieunternehmen war eines der Wahlversprechen von Barcelona en Comú, das nun in Erfüllung geht. Die basisdemokratische Plattform hatte bei den Lokalwahlen im Jahr 2015 die Mehrheit erreicht. Seitdem wird die katalanische Stadt von Colau regiert, die sich als Aktivistin gegen Zwangsräumungen einen Namen gemacht hat. Im Wahlprogramm stand zudem, dass am Ende der ersten Legislaturperiode das Ziel erreicht werden solle, eine Zero-Waste-Stadt, also eine Stadt ohne Müll zu sein. Dabei wurde in jenem Programm darauf verwiesen, dass Müllverbrennungsanlagen wie die von San Adrià de Besòs den Klimawandel beschleunigen und Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Und jetzt wird Barcelona Energia fast ausschließlich von dieser Anlage versorgt. Eine öffentliche Energiefirma, unabhängig von großen Konzernen, die ihre Versorgung hundertprozentig erneuerbarer Quellen bezieht, ist deshalb ein Ziel, das Barcelona noch lange nicht erreicht hat. Die Rathäuser von Madrid, Cádiz oder Pamplona haben ähnliche Projekte im Blick. In diesen Städten sind Podemos sowie die baskische Linke an der Regierung. Pamplona plant eine kommunale Stromfirma sowie die Ankurbelung der Eigenproduktion mittels Solaranlagen. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer. sing für dich und ich schrei für dich. Ich brenne und ich schrei für dich und ich vergesse mich und erinnere mich und das nur für dich, für immer und dich, für immer und dich. Ich lache für dich und ich wein für dich. Ich regne und ich schein für dich. Und ich versetz die ganze Welt für dich. Und das nur für dich, für immer und dich, für immer und dich. Und ich sag für dich und immer für dich. Es ist egal, wie du mich nennst. Es ist egal, wo du abpennst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Dich und immer für dich. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM, celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Letzten 10 Minuten im heutigen Niemann's Land, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch einen Film vorstellen, den ich empfehle. Ein linkes Filmkollektiv hat die Proteste zum G20-Gipfel aufgearbeitet. Die Dokumentation ist eine Abrechnung mit dem Sicherheitsstaat. Der Film heißt Hamburger Gitter und es ist ein Film von Marco Heinig, Steffen Maurer, Luise Borschardt und Luca Vogel. Offizieller Filmstart war am 21. Juni um 22 Uhr, Balduin Treppe-Hafenstraße, Hamburg. Premiere mit dem Team war am 22. Juni um 21.14 Uhr, Kino International in Berlin auch. Der Film hat 76 Minuten Länge und es gibt weitere Termine. Der Film soll in verschiedenen Städten gezeigt werden. Er soll übrigens am 18. Juli im Millantor-Stadion gezeigt werden, im Millantor-Stadion in Hamburg. Wir kriegen euch alle. Wer ist das wir und wer ist das ihr? Man sieht hier die Bilder. Der Film Hamburger Gitter zieht ein Jahr. Die waren aber auch bewaffnet mit Sturmgewehren. Die Schusswaffe war freigegeben. Ohne die Spezialeinsatzkräfte sind wir schon der Meinung, hätte es Tote geben können auf beiden Seiten. G20-Gipfel, Schaufenster moderner Polizeiarbeit. Eine massive Demonstration von Polizeimacht. Unverhältnismäßig, rechtswidrig, freiheitsfeindlich. Pro Sicherheit und Ordnung, für Law and Order, für die Polizei. Und das nenne ich eine Simulation von Kompetenz, weil die Beschädigungen im Demonstrationsrecht in Kauf genommen wurden. Die Polizei gewinnt immer mehr Aspekte militärischer Organisationen. Wenn man sich Polizeigewalt anguckt, muss man feststellen, dass es auch ein gewisses Interesse an einer Eskalation geben kann. In Bayern wurde ein Polizeigesetz verabschiedet, das eins der schärfsten Polizeigesetze nach 1945 ist. Ja, die Bilder sprechen hier für sich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumentation sich anzugucken. Sie ist in Auszügen und in Teilen auch auf YouTube zu sehen und sehr erschütternd. Und alles, was diese Kommentaristen da gesagt haben, ist wirklich belegt mit Bildern, mit Fotos und mit dokumentierten Ereignissen. Werner, Schlussworte im heutigen Niemandsland. Ja, bueno, nächste Woche sehen wir uns dann vermutlich wieder, ne? Und dann müssen wir Gott sei Dank nicht mehr reden über diese Weltmeisterschaft, weil die ja morgen zu Ende geht. Also ich bin sehr froh, dass das endlich vorbei ist, dieser Rummel da. Sehen wir uns nächsten Samstag frischen Mutes wieder. Ja, tschüss Werner, alles Gute, mach's gut. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Sommer. Ob wir nächste Woche eine Live-Sendung machen, steht noch nicht fest. Es gibt immer Sommerpläne, die einem dann so plötzlich in den Sinn kommen. Aber es wird auf alle Fälle im Podcast eine Sendung sein. Haha, noch einmal. Machen Sie es gut, leben Sie wohl, werden Sie glücklich. Bis hoffentlich nächste Woche. Agur! Vor der Glotze, du selbst durch die Programme auf der Suche nach einer nackten Frau.